Sie hörten die Wurzeln des Menschen. Wie der Dschungel die Erde formte, das menschliche Leben hervorbrachte und unsere Zukunft bestimmt. Von Patrick Roberts. Gelesen von Marc Bremer. Hörbuch Hamburg Verlag 2021. Buchausgabe DTV. Weitere Hörbücher finden Sie unter www.hörbuch-hamburg.de. Auf Wiederhören bei Audible.